I'm flying like a dove, yeah. I'm flying like a dove, yeah. I'm flying like a dove. Jede Menge Musikwünsche nach Dramar. Grüß euch. So gut es geht, bringen wir natürlich das alles schon noch. Ich muss ja leider immer noch den Schuhverkäufer berücksichtigen. El, was ist denn schon wieder? Okay, aber nur wenn dieser Song gespielt wird. Der will auch wieder bis zu den Musikwünsche hier, ey. Die ist ganz neu, aber ein bisschen so faceless abgekupfert, hä? Meine ich doch. Ey, klar! Vom Feiertag heute Abend hier bei Radio Ringbogen. Ich sage nochmal Hallo, Nachtschwärmer! DJ

I Can't Stop the Motion, Komma Kino, auch ziemlich neu. 23.23 Uhr. Hallo Nachtschwärmer! Unsere Faxnummer zur Wiederholung 0621 33 75266. Fax mir! Fix, fax! Ah ja, Nachtschwärmer, da fällt mir noch ein, wir machen heute wieder eine kleine Wunschmix-Aktion. Was meint ihr? Seid ihr dabei? Ich habe bis jetzt zu vorzuschlagen Corona, La Bouche, Dune, Blümchen, Fujis und DJ Bobo. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Blondies, hallo Kelly. Warum glaubt die Blondine, dass 5 Typen zu wenig seien? Ganz einfach, weil die Woche 7 Tage hat. Oder warum haben Blondinen rot lackierte Zehennägel? Das ist eine Positionierhilfe bei denen, damit sie beim Positionswechsel immer wissen, wo oben ist. Hey! Das ist alles nichts für unsere Kelly. Die hat ganz andere Fähigkeiten. Unsere Kelly ist die Größte, ja? Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Genau, Kelly. 23 Uhr und gleich 32 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Musikalische Top-Acts. Reine Unterhaltung, voll schlank und voll gut. Nichts ist unmöglich bei schnell, schräg und live. Mit Sicherheit furchtbar. Und es macht immer Spaß, über meinen Freund herzuziehen. Charlie, wenn du weiter so frech bist, was denn? Dann wird hier gleich der Bandi-Kampfruf erschallen. Jetzt nicht. Bandi! Jetzt geht die Party richtig los. Denn die Leute wollen rein. Bitte macht eine Party. Gebt uns Drinks. Lasst uns rein. Let's power. Jetzt kommt unser Gewinnspiel erstmal. Weiter. Nächste Runde. Spaß. Hey. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt. Darauf haben Sie doch schon alle gewartet. Oh, wie niedlich. Und nun unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten, 0138 8000. Und jetzt warte ich hier, bis es hier losgeht. Zack, zack. 1, 2, 2 ein Viertel, 2,5, 2, 3 Viertel und 3. Hey, stark! This is your lucky night. Peter Angel with Bob Larang's Party Mike. I stop and stare at you, walking on the shore. I try to concentrate, my mind wants to explore. Mysterious girl, I wanna get close to you. cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ruf mich bitte an. I can't bring myself to sleep, so I get the keys to my deep. But there's nothing that I ain't gonna do tonight. Dial on the number 211, cause I hear there's a jam that's going on. What a feeling, it's so good in my neighborhood. Ooh, there's something special about tonight. Letzte Runde! Lass mir die Leitungen glühen, nach Schirmern 018-8000! Okay, das muss reichen jetzt hier. Power Radio. Jetzt habe ich eine Leitung, den Michael aus Maulbronn. Michael, grüß dich. Hallo. Und das ist zwischen Stuttgart und Pforzheim, sagst ja, du? Ja, genau, richtig. Wunderbar. Bist du auch so ein richtiger Nachtschwärmer? Bitte? Bist du auch so ein richtiger Nachtschwärmer? Ja, so ziemlich, ja. Also, na lass mal 500 Brenn rüberwachsen. Der Thomas Anders? Thomas Anders? Habe ich nicht gehört. Oder der heißt Anders? Futschis sind dabei noch? Futschis, ja. 3T? Bitte? 3T? Ja. Ne? Ja. Genau. Michael Jackson. Ja, aber schön fünf. Yay, richtig. Super. Spitze. Super. Ganz toll. Pump it up, DJ. Pump it up, DJ. Und die nicht durchgekommen sind, in der nächsten Stunde gibt es natürlich wieder eine Chance. Kassler! Hold on, it's the start of another weekend. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? DJ Test. Records. Zwischenzeitlich 23 Uhr und 49. Hallo Blondis. Kelly, wie sieht's heute aus? Kelly, du bist so geschafft von der Halloween von gestern, ne? Scheint mir so. Kelly, wie praktiziert eine Blondine Empfängnisverhütung? Gibt's zwei Möglichkeiten. Wenn sie es schafft, drückt sie die Beine zusammen. Wenn sie es nicht schafft, dann drückt sie beide Daumen. Oder die Blondine als Autofahrerin. Warum fuhr die Blondine immer um den Block herum? Der Blinker hatte geklemmt. Hey, Kelly, das sagst du wieder nichts mehr. Das derselbe Witz, derselbe Geruch, dieselbe Unterhose. Power Radio. Everybody, everybody, shake your body. Let's go. Shake your body, everybody. Let's do it now. Mehr Action, mehr Power. We'll be right back. CBB Spezial in my eyes. So. Jetzt werde ich mich kurz mal über die Arbeitsbedingungen von meinem Freund L informieren. L, was hast du vergangene Woche gemacht? Ich schalte mal kurz rein. Haben Sie was, was sexy ist? Nein, Sie? Ey, das kannst du nicht bringen. Oder das hier. Also das verstehe ich nicht. Ich hatte Größe 6, als ich den Aerobic-Kurs anfing. Das Gehüpfe muss meine Füße aufgebläht haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie auch mal auf den Arsch gefallen sind. Wagen Sie es mir, das einfach so ins Gesicht zu sagen? Sie können es natürlich auch von hinten haben. Da muss ich aber vorher noch mal tanken. Das ist mein Freund L, hä? Jetzt kommt die Werbung! Kapische! Woo! Jam, die Radio Show. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Jamiroquai aus England eher sowas wie eine Insider-Band. Doch mit ihrem neuen und dritten Album hat sich das gewaltig geändert. JK, der Mastermind von Jamiroquai, redet über Traveling Without Moving. Das ist ihr erstes Top 10 Album in Deutschland. On this album we concentrated so hard on the rhythm side of things, you know, just getting that drum, bass, percussion absolutely sick. We'll be right back. 09. Es geht ins Wochenende. Hallo Nachtschwimmer. Wir haben Geburtstag. Die Tanja aus Au am Rhein feiert seit ein paar Minuten ihr 18. Geburtstag. Und alle anderen, die auch Geburtstag haben, gratuliere hier von dieser Stelle. Ey, du gratulierst jetzt auch hier. Komm. Ha? Los, sei mal anständig und gratuliere. Die hat wirklich Geburtstag? Ja. Wie alt wird sie? 12? 30? 18 habe ich gesagt. 18. Elvis, sind das, oder Peggy, wie ist denn das bei euch, wenn ihr ihr Geburtstag habt? Was bekommst denn du immer, ha? Oh ja, dasselbe, was ihr mir jedes Jahr schenkt. Was denn, was denn? Eine ganz schnelle, kurze Nummer. Tja, das ist halt mein Freund El. Dann schenkt ihr aber wenigstens den Kindern was, wenn ihr Geburtstag habt, oder? Was meint El? Ha, sag, ha? Bandys feiern keine Geburtstage. Warum? Gut, das hinterlässt unheilbare Gefühlsnarben, aber spart viel Kohle für Geschenke. Komm, El, bitte, bitte, bitte. Peggy, nee, Kelly. Kelly, wie ist das jetzt? Erklär's uns mal richtig, wenn ihr Geburtstag habt, was dann abgeht, ha? Mom holt ihr Akkordeon raus und spielt Lieder aus ihrer versauten Jugend. Und Dad sagt, will einer von euch mal mein Klo sehen? Die Spülung reißt euch den Arm mit runter. Eine grauenhafte Familie. Das ist ganz schlimm. So, aber jetzt habe ich was Spezielles. Achtung! Volle Energie auf den CD-Protonenlaser. Feuer frei! Feuer frei! I never sleep. Für Nachtschwärmer. I never sleep. I never sleep. I never sleep. I never sleep. I never sleep. I never sleep. I never sleep. I never sleep. Insomnia. insomnia. Erwähnt, wie sehr ich Halloween hasse? Ja, das hast du schon gesagt, Al. Immer freitags, ab 22 Uhr ist der liebe Charlie hier, bei eurem Radio Ringbogen, ganz klar. Hallo, Leute! Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Thank you. die ist auch brandneu nach Drummer. Space Kid, Wonderful AP. Ganz frisch aus der CD-Presse. Was wird denn das hier, hä? Nach Drummer, freitags hört immer die Songs, die ihr eigentlich nicht überall zu hören bekommt. Ja! Feuer frei! Ein Rock'n'Roll-Time. So, jetzt habe ich hier jede Menge Faxe nach Jura. Freitag, 25. gab es beim Wettbewerb Hänsel und Gretel ein Tape. Nein, leider nicht, aber es gibt ja zum Teil auf den Otto-CDs. Lieber Martin Lauper. Hallo Charlie, grüß mir doch mal die Doris, Moni und den Ralf. Holger aus Tübingen, Wüste Welle. Aha, Kollege. Hier faxen dir Stefan und Alex aus Landau. Mein Landau hat ja jetzt durch Harald Schmidt einen ungeahnten Bekanntheitsgrad bekommen, oder? Landau. Und was steht da drauf? Die Reise gegen Italien wollen die noch mal hören. Ja, das wäre eine Idee. Außerdem grüßen wir die Klasse 10C des ESG Landau, alle CB-Funker von 26, 27 aus Landau und ganz besonders Harald Schmidt von Sat 1. Ja, nee, das muss mal Spaß sehen, der zieht er nicht her. So, hallo. Ich grüße dich, Robby aus Rastatt. Ich grüße hier mit Frank und Sabine. Okay. Ich möchte gern alle Dortmund-Fans grüßen, vor allem die BVB-Fanclub Borussen Bulldogs in Speyer. Viele Grüße gehen an René, Frank, Markus, Alex, Nicole und Petra. Da hat er noch einen Blondinenwitz draufgeschrieben. Sitzen zwei Blondinen vor einem Schachbrett, sagt die eine. Sag mal, hast du überhaupt die Regeln im Kopf? Sagt der andere, nein, warum? Blutig aus der Nase. Das ist wieder unerhört hier. You know you make me wanna shout. Look my hands, jump up, look my heart. So, weiter mit Faxen. Ich grüße Sophia, die Klasse 8c der Realschule Dentlingen. Gruß Andreas D. Jürgen und Jens aus Kürlach grüßen. Stefan Sittlef Sittler, Thorsten und Oliver Horwedel, Sven und Heiko Zimmermann, die Schwanke Brothers, Dominik Schaar, Radio Regenbogen-Team und Rest der Welt. Schwäbens Grüßen mit Gegner oder Faxnachtschirm 0621 3375 266. 0621 3375 266. Check it, your baby, haha! Und 31 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt. Radio von hier. Radio. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Und sag mal, wie es dir gefällt. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Das ist Zündstoff für Ärger schon wieder. What is in love? What is in you? What is in tears? Noch kurz ein Fax, ich bin der Andreas aus Neunkirchen. Grüße Serkan, Tobias, Kai, Massimo, Steffen, Seda. Bäckerei Winterbauer am Sender Fax. Schreibt bitte euren Namen immer dazu, noch Schwärmer. Ich möchte wissen, wie ihr heißt und vor allem, woher ihr faxt. Construction War is in Love. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action. Es geht los. Ja! L-Ansage fürs Gewinnspiel. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Danke, L. 5 in der Breiten. Aufgepasst, kürzeste Samples gelten auf jeden Fall. Wir haben schon zwei Interpreten jetzt. Ja! All the ladies on the floor! We'll be right back. Radio Regenbogen. Gewinnspiel. Ich kann wieder nicht aufhören, wir hören schon über 10 Interpreten. Das darf da wohl nicht wahr sein, Nachtschwärmer. 0:45 Uhr. Okay, belassen wir es bei dem. Angsthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Radio. Oh, der Wahnsinn! Radio. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Ah, der Wahnsinn. Radio Regenbogen. Sound hier. Ich finde es wunderbar. Ich kann mir dabei immer ganz befreit in die Hose machen. Der Wahnsinn! Und das Ganze wird auch noch live übertragen. Was für eine Blamage. Ja, der Wahnsinn! Da fliegen euch die Sicherungen raus. Aber mal sehen, was da rauskommt bei dem Gewinnspiel jetzt. Aber da habe ich jetzt mal die doofe Witze-Ecke. Wie lautet der Lockruf einer Blondine? Oh, ich glaube, ich bin besoffen. Das kennen wir ja schon. Aber wie lautet der Lockruf einer verwelkten, in Klammer verbrauchten Blondine? Das Ganze ist dann ein bisschen lauter und sie sagte, ich bin besoffen. Ganz laut. Ah ja, gut, da haben wir schon bessere gehört. Oder was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einer 5-Watt-Birne? Die 5-Watt-Birne, die ist natürlich doppelt so hell. Ganz klar! Jetzt habe ich in der Leitung die Theresa aus Mannheim. Theresa, grüß dich. Ja, grüß dich. Hast du 500 Briten für mich? Ja, habe ich. Lass doch mal hören. Rickfield. Genau. Spice Girls. Spice Girls. DJ Bobo. Ja. Grazia. Grazia. Und Wurzipat. Wurzipat! Ja! Super! Ganz toll, sie hat. Nicht mehr anrufen, sondern die Lauscherspitzen. Echi, das Saustark-Überraschungsjingle bitte. Saustark-Überraschungsstark. I wanna swallow your cock. Please fuck me. Fuck me. Please fuck me. Hier geht's ins Wochenende, 0.51 Uhr. Sexalarm heißt der Song. Oh. Ja. Oh. I wanna swallow your cock. Oh. Please fuck me. Ich wollte ihn in eine andere bringen. Da habe ich mir da verhauen hier. Das hier ist LL Cool J. Ich wollte eigentlich das bringen. DJ Exclusive. Remix. Von der Ostenhalle. Dann hau bis da, wurde gewünscht. Ich habe es noch nicht gefunden, aber ich bin noch. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Und schon geht's los. Alles anschnallen, wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Es gibt Action und Fun ohne Limit. Revolution in Paradise. It's revolution in paradise. Here we go. Love is the answer. Hear me say. It's revolution in paradise. Here we go. Love is the answer. Hear me say. It's revolution in paradise. Here's Hunter. So. Hear me say. Alfie. Immer freitags. Ab 22 Uhr. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Achtung. Jetzt machen wir unser Wunschmix-Aktion. 01388000. Ich mache eine Strichliste. Welche Gruppe die meisten Stimmen bekommt, den bringe ich. Wunschmix, also Mix of the Best of von jeweils der Gruppe. Da wäre zur Auswahl Corona, La Bouche, Dune, Blümchen, Fujis, DJ Bobo und alternativ Metallica. Ruf mich bitte an. Jetzt möchte ich wissen. Hier ist die Wunschmix-Aktion bei Radio Regenbogen. We'll be right back. Born Slippy, ja? So, was haben wir jetzt hier? 1.13 Uhr. Und es stehen zur Auswahl mixmäßig Corona, La Bouche. Die haben jetzt noch nicht eine Stimme. Dune, Blümchen, Fujis, DJ Bobo und Metallica. Zwischenstand Fujis, leicht vor Dune. Dann kommt DJ Bobo, dann Blümchen, Metallica, Corona und ganz zuletzt mit keiner Stimme La Bouche. Schwaches Bild für La Bouche. Eh? Okay, ihr entscheidet nach Schwärmer. Es ist entschieden nach dem Mann. Uneinholbar. Dune. An zweiter Stelle Fujis. Da überlege ich mir, ob ich die noch nachher noch bringe. Oder die Chipperbo. Mal gucken. Aber jetzt erst der Sieger hier. Achtung! Ihr könnt euch verstecken! Radio. Das gibt's nicht! Das gibt's. Ein echter Knaller. Extra für Nachtschwärmer hier bei Radio Regenbogen. Dune Spezial. dedicated to all the ravers in the nation. Fudgies haben aufgeholt, Platz 2. Müssen wir dann auch noch bringen, ne? Werde ich wohl nicht herumkommen nach Schwemme. Unsere Wunschmix-Aktion. Tion Spezial. Das ist unser Wunschmix-Gewinner. Was süße für ein Gesichtchen. Was für kranke Geräusche muss ich mir denn dann anhören hier? Anscheinend gefällt ihm das nicht. We'll be right back.

RTL, komm, grüß mal unsere Hörer da draußen bei den Radioland. Das ist mal richtig echt ein guter Nachtschwärmer. Komm, mach mal. Dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Er hat keinen Wert mit dem Kerl. Dankeschön, die Schröders. 1:31 Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Radio von hier, Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Kelly, wo kommst du her, Kelly? Hallo. Wo kommst du her, Kelly? Kelly, bitte. Entschuldigt die Verspätung. Wir hatten eine Halloween-Party in unserer Entlausungsfirma. Ach so. Wir waren wehrlos, aber wir haben alle was Wichtiges gelernt. Was denn, Kelly? Du darfst dir nicht gegenseitig Gift in den Mund spritzen und dabei tanzen. Da fallen die um wie die Fliegen. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Nein, Leute, macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Ja, hier kommt ein echter Hammer. Oh nein. Also spitzt die einbalsamierten Ohren. Ready or not, ready or not, ready or not, ready or not, here I come. Ready or not, here I come, ready or not, here I come. That's why Clef, see that flesh get scorned. So bad, make me feel like you ain't wanna be born, John. And tell your friends they the hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my pawns. Yeah, yeah. I got the dead kitchen. If you're my fiancée, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody shoot, my body made a hand grenade. Girl bled to death while she was tuckus in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acuba, Stevie Wonder, see scrap babies. Be coming in the knees. Good friends

Jetzt ganz kurz nochmal die Termine von Charlie 2000 nebenher. Und zwar heute Abend, am 2. November, ist Party Time. Und zwar in Jungingen bei Hechingen, in der Festhalle, in Nimburg, nähe Emmendingen, in der Nimburghalle und in Münstertal, in der Bällchenhalle. Herzliche Einladung geht an alle Nachtschwärmer. Eine Woche später, Simmerzheim, nähe Kalf, La Reichenbach, Neuried-Altenheim und im Elsass-Westhofen bei Straßburg und Schillersdorf, nähe Hagenau. Ooh, baby, ooh, baby. Oh, baby, it's making me crazy, it's making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Also, einschalten. Und zwar... Radio Regenbogen. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Brandneu der Song, ne? Lacht mal, fürs Gewinnspiel reicht es mir nicht mehr in dieser Stunde, weil das die Reise in Italien. Die hat mir so viel Zeit weggenommen. Und den Atem. Dafür kommt jetzt einer zu Wort hier. Das Märchenstunde. Es ist bald Weihnachten. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Ich hab's überfahren, es war ein Versehen. Ich hatte gerade die Äuglein zu. Ich träumte beim Fahren in himmlischer Ruhe.